Möchtest du noch einen Mohrenkopf? Ja, bitte. Möchtest du noch einen Mohrenkopf? Ja, bitte. Oder sage ich, am Arsch gelegt. Antonio Montana. Das ist richtig geile Mucke, Junge. Nicht euch in so ein Scheiß aus dem 15. Jahrhundert, Junge. Richtige Hightech-Mucke. Ich komme aus Ecke Halle Leipzig, Junge. Lasst mal richtig krachen, Junge. Alter, der Snare, Alter. Cosmo, pass auf, Alter, der Snare, Alter. We'll be right back. in meine Stadt. Ich fühle mich gerade voller Menschen. Wir sind die ganze Nacht. Versprichst mir heute alles. Ich schwör auf jedes Wort. Unser Himmel sagt schon so gut. Schau dir euch den Mund an. Ich zeig dir meine Stadt. Wir fühle mich gerade voller Menschen. Wir sind die ganze Nacht. Versprichst mir heute alles. Ich schwör auf jedes Wort. Unser Himmel sagt schon so gut. Und du sagst, du musst jetzt kommen. Schau dir euch den Mund an. Ich zeig dir meine Stadt. Wir fühle mich gerade voller Menschen. Wir sind die ganze Nacht. Heute alles. Ich schwör auf jedes Wort. Unser Himmel sagt schon so gut. Unser Himmel sagt schon so gut.